Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 17. Ende November 1792 bis 14. Januar 1793. Ich habe mein Amt als Justizminister niedergelegt. Bald, in einem Jahr vielleicht, hoffe ich, Paris den Rücken zu kehren. Möglicherweise mache ich mir etwas vor, aber ich hoffe, dann alles einfach abgeben zu können. Die Preußen sind vertrieben, keiner macht mir meine Häuser und Höfe streitig. In Arcis wird Gabriel mich besser zu verstehen lernen. Auf dem Land können wir wieder normale Menschen sein. Ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, die Beamten wieder los zu sein. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh die Beamten sind, dass sie dich wieder los sind. Nur Lucille Desmoulins teilt die allgemeine Erleichterung nicht unumschränkt. Sie hat Freude daran gehabt, marmorne Prachttreppen hinunterzurauschen. Freude an der sichtbaren Ausübung der Macht. Gabrielle hat sehr stark zugenommen seit Beginn ihrer Schwangerschaft. Sie bewegt sich langsam, klagt über Atemnot. Ihre Eltern haben ihr Haus in Fontenay verkauft und sind nach Sèvres gezogen, wo sie zwei Anwesen in schöner Parklandschaft erworben haben. Abends sind die Charpentier nie gewesen. Aber es spricht viel dafür, dass das Geld für diesen Kauf von Jean-Jacques stammt. Niemand soll merken, wie viel Bargeld sich dieser Tage bei ihm ansammelt. Gabrielle sitzt still und stumm und betont schwanger. Manchmal weint sie. Und dieses kleine Luder Louis Gilly verdrückt ein paar Tränen mit ihr. Gabrielle weint um ihre Ehe, ihre Seele und ihren König. Wann immer er in Paris ist, macht mir General Dion seine Aufwartung. Valmy hat ihm gut getan. Nichts beflügelt einen Mann so sehr wie der Sieg in der Schlacht. Er kommt nachmittags, wenn der Nationalkonvent tagt. Und dann legt er manchmal den Arm um sie, versucht sie zu küssen. Liebe kleine Lucille, lass mich dir den Himmel auf Erden schenken. Wenn ich es dann ablehne, macht er ein ungläubiges Gesicht. Warum wollen Sie Ihr Leben nicht etwas mehr genießen? Sie glauben doch nicht etwa, dass Camille etwas dagegen hätte. Paris, Wohnung Marat in der Rue de Cordelier. Marat hat einen neuen Gegenspieler, einen großsprecherischen Sans-Culotte und Ex-Priester namens Jacques Roux. Wer bei Marat klopft, muss sich erst von einer seiner Frauen in Augenschein nehmen lassen. Seiner giftigen Schwester oder seiner ernsten Geliebten, Simone Evrard. Der Freund des Volkes sitzt in seiner Wohnstube, aschgrauer und reptilienhafter denn je. Idioten wie Roux lenken die Revolution in die falsche Richtung. Sie sollten sie zu läutern versuchen, aber stattdessen ermutigen sie die Menschen dazu, Gemischtwarenläden zu plündern. Irgendwer ruft sich offenbar immer zum Rächer der unterdrückten Armen aus. Ach, die Armen werden durch diese Revolution und durch alle anderen Revolutionen getrieben wie Packesel. Aber das begreifen diese Leute nicht. Sie weigern sich, es zu verstehen. Ah, wo wären wir hingekommen, wenn wir 89 auf die Saint-Culotte gewartet hätten? Wir haben die Revolution in den Cafés gemacht und sie hinaus auf die Straßen getragen. Und jetzt will Rusi in den Rinnstein kippen. Die Ultrarevolutionäre, so heißen sie beim Volk. Ultrarevolutionäre? Dass ich nicht lache. Sie sind ja nicht einmal Revolutionäre. Ihre Vorstellung von gesellschaftlichem Fortschritt ist ein Gott, der jeden Tag Brot vom Himmel herabwirft. Ein Narr wie Hébert begreift das nicht. Nein, nein. Ich habe nicht mehr für Père Duchesne übrig als Sie. Hébert hat Sie diffamiert, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, Sie sollen seinen Kopf haben, wenn es soweit ist. Aber erst müssen noch ein paar andere rollen, ehe seiner an die Reihe kommt. Seht mir zu, das wird dieser Revolution... dieser Revolution auf die Sprünge helfen. Lassen wir die Brissotisten noch 6 Monate an der langen Leine und dann schnappen. Mit etwas Glück kriegen wir sie alle, Brissot, Roland, Vergniaud, dafür dran, dass sie den Prozess gegen den König behindern und verschleppen. Oder sie stimmen sogar dafür, ihn am Leben zu lassen. Da könnte es auch noch andere geben, denen Hindernisse oder Verzögerung ganz recht wären. In Sachen Louis Capet. Na, ich glaube, Robespierre kann dazu gebracht werden, seine Scheu vor der Todesstrafe zu überwinden. Ach, Robespierre, meine ich gar nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass Dongtan sich um diese Zeit aus dem Staub macht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Aktivitäten von General Dumouriez in Belgien seine Anwesenheit erfordern. Was für Aktivitäten denn? Für wen führt General Dumouriez seine Eroberung durch? Für die Republik oder die ehemalige Monarchie? Oder am Ende für sich selbst? Jemand wird hinfahren und durchgreifen müssen. Und es muss jemand mit größtmöglicher Autorität sein. Danton dürfte da in seinem Element sein. Gonnereien im großen Stil, Plünderungen, Militärkapellen und alle Weiber der besetzten Gebiete. Ich richte es Ihnen aus. Tun Sie das. Tun Sie das. Und was Brissot betrifft, es wird einiges an Druck erfordern, um sie aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Aber Sie meinen doch nichts weiter als das, oder? Sie aus dem öffentlichen Leben entfernen. Ach, und eben hatte ich noch geglaubt, sie würden allmählich in der Realität ankommen. Oder ist das der Einfluss ihrer beiden überängstlichen Herren und Meister? An der Front sterben die Menschen für ihre Fehler. Warum sollten Politiker schonender behandelt werden? Wir hatten jetzt zwei Revolutionen, 89 und letzten August. Es scheint aber das Leben der Menschen nicht groß verändert zu haben. Vielleicht brauchen wir noch eine Revolution. Ja, aber bei Ihren allseits bekannten Ansichten, bei Ihrer Aversion gegen das Blutvergießen? Kann Wandel nicht tiefgreifend sein, auch ohne dass Blut vergossen wird? Ich wüsste nicht wie. Also, was machen wir mit unseren Verschwörern? Und wie entlarvt man einen Verschwörer? Man stellt ihn vor Gericht. Ja, aber wenn man weiß, jemand ist ein Verschwörer und es fehlen einem die Beweise, um ihn zu überführen. Wenn man es als Patriot einfach nur weiß. Naja, Beweise sollte man schon bringen. Aber wenn das nicht geht, wenn man den schlagendsten Beweis nicht verwenden kann, weil es sich, sagen wir, um ein Staatsgeheimnis handelt. Dann müsste man den Betreffenden laufen lassen. Und das wäre fatal. Man müsste vermutlich das Prozedere bei der Beweisführung ändern oder die Definition von Verschwörung ausweiten. Rechtsbeugung. Rechtsbeugung ist in sich ein sehr großes Übel. Sie lässt keinen Raum für eine Berichtigung. Von solchen Fragen verstehe ich nichts, Danton. Ich bin kein Theoretiker. Ja, ja, das weiß ich. Sie sind Praktiker. Ich weiß Bescheid über diese heimtückischen kleinen Morde, die Sie hinter meinem Rücken anzuzetteln versuchen. Den Tod Tausender nehmen Sie hin, aber den zweier Politiker nicht? Weil ich sie kenne, nehme ich an. Roland Brissot, die Tausend kenne ich nicht. Schreiben Sie es einem Mangel an Fantasie zu. Wenn die Beweise für einen Prozess nicht ausreichen, könnte man die Verdächtigen ja zur Not ohne Prozess inhaftieren. Könnte man das? Ihr Idealisten gibt doch die besten Tyrannen ab. Danton, wir hätten dieses Gespräch vor einem Jahr führen sollen. Ende November 92. In Dantons neuem Haus in Sèvres. Nach Belgien musst du. Ja, ich glaube, Dumouriez wäre höchstpersönlich gekommen, wenn er abkömmlich wäre. August, September, Oktober, November. Es kommt mir vor wie ein Leben. Ja. Gefällt dir das neue Haus? Fühlst du dich wohl hier? Ja, sehr. Ich hatte nicht gedacht, dass ich so viel allein sein muss. Möchtest du lieber nach Paris zurück? In der Wohnung ist es wärmer. Ich könnte dich gleich heute Abend mitnehmen. Oh. Es geht mir gut hier. Ich habe ja meine Eltern. Aber du wirst mir fehlen, George. Ja, es tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Buchenholz brennt hervorragend. Zwei von unserer Kommission sind schon aufgebrochen. Der Abgeordnete Lacroix und ich folgen morgen. Wann kommst du wieder? Schwer zu sagen. Vielleicht schon in einer Woche. Ich habe nicht vor, mich unnütz aufzuhalten, während Louis hier der Prozess gemacht wird. Bist du so begierig darauf, Blut zu sehen, George? Denkst du das von mir? Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich weiß, dass es mit dem Tod des Königs enden wird, wenn nicht jemand mit deinem Einfluss für ihn Partei ergreift. Lassen wir das Thema, ja? Ich habe nur eine Stunde. Geht es Robespierre besser? Ja, doch. Zumindest hat er heute im Konvent gesprochen. Der wohnt immer noch bei den Duplay? Ja. Sie halten ihm Charlotte vom Leib. Offenbar hat Charlotte ihre Zofe mit einem Glas Marmelade hingeschickt und Madame Duplay hat das Mädchen nicht hereingelassen. Sie lässt es nicht zu, dass man ihn vergiftet, hat sie ihr bestellt. Die arme Charlotte. Jetzt sind es nur noch 2 Monate. Und 1 Woche vielleicht. Bis zur Geburt des Kindes, meint sie. Sie stemmt sich aus dem Sessel hoch und durchquert das Zimmer, um die schweren Vorhänge zuzuziehen. Wirst du wenigstens zum Jahreswechsel hier bei mir sein? Gabrielle, ich tue mein Möglichstes. Paris in der Nationalversammlung. Es gibt hier keinen Prozess zu führen. Louis ist kein Angeklagter, ihr seid keine Richter. Wenn Louis der Prozess gemacht werden kann, dann kann Louis frei gesprochen werden. Er kann unschuldig sein. Aber wenn Louis freigesprochen werden kann, wenn Louis für unschuldig erklärt werden kann, was wird dann aus der Revolution? Eure Aufgabe ist es nicht, über Schuld oder Unschuld eines Menschen zu entscheiden, sondern eine Maßregel im Interesse der allgemeinen Wohlfahrt und Sicherheit zu ergreifen, euch zum Werkzeug der Vorsehung zu machen. Louis muss sterben, damit die Nation leben kann. Rue de Cordelier, 13. Januar 1793. Morgen kommt Danton zurück. Ja, er wird sich schwarz ärgern, dass der Konvent nach ihm geschickt hat. Noch 1 Woche und der Prozess gegen Capet wäre zu Ende gewesen, ohne dass er Stellung hätte beziehen müssen. Wo er sich in Belgien so einen schönen Lenz gemacht hat. Camille, hier ist ein Brief von deinem Vater. Hallo. Ich habe ihn nicht aufgemacht. Das wäre ja noch schöner. Und hier ist einer von deiner Cousine Rousfleur. Den habe ich aufgemacht. Lucille ist eifersüchtig auf meine Cousine. Wir waren in grauer Vorzeit einmal verlobt. Wie originell von ihr, auf eine einzelne Frau eifersüchtig zu sein. Eine von Anno dazumal auch noch. Ihr könnt euch vorstellen, was mein Vater schreibt. Ach, lebhaft. Stimme nicht für Lois Tod. Enthalte dich. Damit sicherst du dich gleichzeitig auch... Für den Fall einer Gegenrevolution ab. Ganz genau. Er meint, dass ich dann nicht des Königsmords bezichtigt werden kann. Ha, deine Familie ist schon drollig. Ach, drollig, ja? Findest du Fouquier Tonville drollig? Er wird langsam ein Mann von Bedeutung. Er macht sich nützlich. Er wird zweifelsohne bald zu Amt und Würden aufsteigen. Morgen kommt Danton aus Belgien zurück. Und übermorgen wird er für Louis Hinrichtung stimmen. Ohne auch nur eine einzige Einlassung gehört zu haben. Ihr wisst ja, was Robespierre sagt. Es ist gar kein richtiger Prozess. Also nicht im landläufigen Sinn. Es ist eine Maßregel, die wir ergreifen müssen. Im Interesse der Wohlfahrt und Sicherheit. Ja. Das ist der Ausdruck, der Schule gemacht hat. Seit ein paar Wochen ist er in aller Munde. Wohlfahrt und Sicherheit. Wohnung d'Anton, Ecke Cour du Commerce, Rue de Cordelier. 14. Januar 1793. Wann ist dieser Brief gekommen? Ich weiß es nicht. Versuch dich zu erinnern. 11. Dezember. Das ist über einen Monat her, Georges. Wann ist er gekommen? Tut mir leid, aber ich weiß es nicht. Was ist es? Was habe ich getan? So denn du? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer ist Präsident im Konvent? Ich weiß es nicht. Das Amt rotiert alle 2 Wochen. Es tut mir leid, George. Wo sind meine Freunde? Wo sind sie, wenn ich sie brauche? Robespierre würde vorgewarnt werden. Der muss nur mit dem Finger schnippen. Schon sind sie ihm alle zu Diensten. Was für einen Unfug redest du da? Was ist los, George? Vorhin war doch noch alles bestens. Du warst schon drüben? Du warst bei Lucille, bevor du zu mir gekommen bist? Ach, willst du wohl aufhören? Pah, was für eine Heimkehr. Da ist man einen einzigen Monat weg und schon... Hier, Da, lies. Von Bertrand de Molleville. War früher Minister, jetzt ist er in London untergetaucht. Gabrielle nimmt das Blatt, streicht es ungeschickt auf den Knien glatt. Es schiene mir unrecht, Monsieur, Sie noch länger in Unkenntnis der Tatsache zu belassen, dass ich in einem Bündel von Papieren, und die mit mir außer Landes gereist sind. Papiere? Ein Memorandum mit detaillierten Angaben zu einer Anzahl von Geldbeträgen befand, die aus dem Geheimfonds des britischen Außenministeriums an Sie ausgezahlt wurden, einschließlich dem jeweiligen Datum der Zahlung, den Umständen, unter denen Sie sie empfangen haben, den Namen der Personen durch die... Ja. Ich bin genau der, für den du mich hältst. Ich bin im Besitz eines handschriftlichen Vermerks von Ihnen, in dem Sie... Ich setze Sie hiermit in Kenntnis davon, dass ich beide Schriftstücke, einen Brief an den Präsidenten des Nationalkonvents beigelegt haben. George, was will er von dir? Lies! Sollten Sie sich in der Sache des Königs nicht so verhalten, wie es einem Manne ziemt, dem der König solche Großzügigkeit gezeigt hat. Erweisen Sie jedoch in besagter Sache die Dienste, die zu erweisen Ihnen ein leichtes sein dürfte, seien Sie versichert, es soll Ihr Schaden nicht sein. Das ist ein Erpresserbrief, Gabrielle. Was wirst du nun tun, George? Hätte ich sie doch alle miteinander umgebracht. Hätte ich sie doch alle abgeschlachtet, als ich es gekonnt hätte. So ganz habe ich es nie glauben können, dass dein Herz dieser Revolution gehört. Dass du nicht doch ein Mann des Königs bist. Was redest du da? Steh zu ihm. Du hast sein Geld genommen und davon gelebt. Du hast Land damit gekauft. Ja. Bitte, steh jetzt zu ihm. Du weißt, das ist das einzig Richtige. Wenn du es nicht tust, du musst ihn ja retten. Dir bleibt keine andere Wahl. Ach, verflucht. Wenn ich Louis rette, und Sie haben recht, ich könnte es, dann packen Sie Ihre Beweise vorerst in die Schublade und benutzen mich als Ihre Marionette. Und wenn ich Ihnen irgendwann nichts mehr nütze, weil ich meinen Einfluss verloren habe, dann zaubern Sie sie wieder hervor. Verlang die Papiere zurück. Mach das zu einem Teil der Abmachung. Und die Belohnung auch. Wenn du denken würdest, du würdest damit durchkommen, würdest du es doch tun, oder? Solange das Geld stimmt. Du, drück dich deutlicher aus. Na, wenn es sich irgendwie hinbiegen ließe, dass du Louis rettest und trotzdem bei den Patrioten gut angeschrieben bleibst und dabei den Engländern noch ein bisschen mehr Geld aus der Tasche leihst, dann würdest du es doch machen. Früher hätte Danton auf so etwas nur milde gesagt, ich wäre ein Narr, wenn nicht. Danton weiß nicht, wie er reagieren soll. Danton hat die Herrschaft über sich verloren. Er holt aus. Im gleichen Augenblick steht Gabrielle auf und seine flache Hand, die Camille treffen soll, trifft Gabrielle mitten ins Gesicht, wirft sie zurück auf das Sofa. Guter Gott, na, das war heldisch. Danton vergräbt einen Augenblick lang das Gesicht in den Händen, schwer atmend. Er muss Tränen der Demütigung und der Wut niederkämpfen. Seit ihn der Stier auf die Hörner genommen hat, hat er nicht mehr geweint. Er lässt die Hände sinken. Seine Frau sieht mit trockenen Augen zu ihm auf. Er kauert sich vor ihr nieder. Das verzeih ich mir nie. Du könntest Geschirr kaputt schlagen anstatt Menschen. Wir sind ja nicht einmal die Richtigen. Wir sind nur zufällig da. Ich hab dich nicht verdient. Verzeih mir bitte. Es galt nicht dir. Ich würde nicht besser von dir denken, wenn du stattdessen Camille durchs Zimmer geprügelt hättest. Camille, irgendwann bringe ich dich um. Nein, komm her. Dir kann nichts passieren. Du hast eine Schwangere zur Beschützerin. Also, blick nicht auf mich herab von dieser hohen moralischen Warte, auf der du dich heute aus irgendeinem Grund wähnst. Du wusstest es doch. Du wusstest es alles von Anfang an. Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du dich erwischen lässt. Wenn dieser Schrieb an die Öffentlichkeit gelangt, ist meine Zukunft keine 2 Sous mehr wert. Meinst du nicht, es könnte ein Bluff sein? Wo soll er einen handschriftlichen Vermerk von dir herhaben? Einen solchen Vermerk gibt es. Oh, dann warst du sträflich dumm, muss ich leider sagen. Die Anschuldigung allein könnte mich schon ruinieren. Es wird schon so lange behauptet, dass ich für Pitt arbeite. Von welchem Konventspräsidenten ist im Brief die Rede, Gabriel? Ich weiß es nicht. Na, der derzeitige Präsident ist Vernio. Ah, verdammt! Du hast es versäumt, ihn hinreichend zu bestechen oder zu verschrecken. Na, wie konntest du so nachlässig sein? Geh jetzt, lieber. Geh jetzt und stell dich auf die Seite des Königs. Ich soll ihnen nachgeben? Lieber sterben! Wenn ich jetzt eingreife, in diesem Stadium, stehe ich doch als genauso käuflich da, wie wenn die Dokumente öffentlich gemacht würden. Und so oder so brauche ich mich nur umzudrehen. Und schon habe ich eine Patriotenklinge zwischen den Schulterblättern. Frag ihn! Eigenhändig würde sie mir hineinstoßen! Man würde mich zweifellos bitten, bei der Ausführung behilflich zu sein. Warum läufst du nicht zurück zu Robespierre? Nein, ich bleibe bei dir, Jean-Jacques. Ich will sehen, was du unternimmst. Mach schon! Lauf zu ihm und erzähl ihm alles brühwarm! Du hast nichts zu befürchten, er passt schon auf dich auf. Oder hast du Angst, jemand könnte dich bei ihm ausgestochen haben? Mach dir keine Gedanken. Irgendwer wird dich schon unter seine Fittiche nehmen. Bei deinen Talenten. Mhm. Hält man sich so seine Freunde? Erst beschwerst du dich, dass deine Freunde nicht zur Stelle sind. Aber hör mir zu, wenn Gabriele, sie zu dir kommen, beschimpfst hört du. Hört mir beide zu, bevor es hier Mord und Totschlag gibt. Wenn Vernio die Dokumente hat, dann bist du erledigt. Aber wie würde Vernio so lange warten? Wir müssen uns fragen, ob die Papiere überhaupt in seinem Besitz sind. Oder ob ein früherer Präsident sie hat. Von wann ist der Brief? Am 11. Dezember. 11. Dezember. Da war de Fermont Präsident. De Fermont ist ein Wurm. Ja, ein gemäßigter. Trotzdem, mein Freund ist ja gewiss nicht. Und nach dieser ganzen Zeit, 4 Wochen, hätte er doch sicher etwas gesagt, etwas getan. Warum stattest du ihm nicht einen Besuch ab und schüchterst ihn noch ein bisschen ein? Hm? Wenn er die Papiere hat, kannst du nur gewinnen. Und wenn nicht, hast du zumindest nichts zu verlieren. Aber wenn Vernio sie hat, dann... Na, dann ist ohnehin alles aus. Danton verschwindet in seinem Arbeitszimmer und schlägt die Tür hinter sich zu. Was wird geschehen, Camille? Nun ja, bei anderen Leuten erfordern komplizierte Probleme eine komplizierte Lösung. Aber bei Jean-Jacques sind die Lösungen meistens einfach und schnell. Die Leute haben Angst vor ihm. Es stimmt, alles. Alles stimmt, verstehen Sie das, Gabriel? Geld aus England, Geld vom Hof, all das. Ich weiß. Ich bin keine solche Türin, auch wenn er mich dafür hält. Er hatte eine teure Mätresse und ein Kind, als wir geheiratet haben. Hm. Er denkt, das weiß ich nicht. Deshalb waren wir anfangs so arm. Er hatte seine Kanzlei dem neuen Liebhaber seiner Mätresse abgekauft. Wussten Sie das? Mhm. Ha, natürlich wussten Sie es. Ich weiß gar nicht, warum ich es überhaupt erwähne. Ich bin keine Heilige, Camille. Ich wusste, wo das Geld herkam und habe es doch genommen, damit wir bequemer leben konnten. Man braucht nur einmal schwanger gewesen zu sein. Dann hinterfragt man die Dinge nicht mehr. und denkt nur noch an seine Kinder. Ach, dann ist Ihnen gar nicht so wichtig, was aus dem König wird. Doch, schon. Aber ich habe dieses letzte Jahr sehr gefügig sein müssen. Sehr duldsam. Sehr blind auf beiden Augen. Ich wünschte, ich hätte schon früher mit Ihnen geredet. Sie hatten Angst, sich einzugestehen, dass wir beide in einer ähnlichen Lage sind. Weil Sie meinen Mann lieben, meinen Sie? Das weiß ich doch seit Jahren. Schauen Sie nicht so verblüfft. Seien Sie ehrlich. Wenn Sie Ihre Gefühle für ihn benennen müssten, welchen Namen hätten Sie sonst dafür? Aber ich glaube nicht, dass es bei mir Liebe ist. Nicht mehr. Heute bin ich mit einem Menschen bekannt geworden, auf den ich mich schon lange vorzubereiten versucht habe. Ich habe mir gedacht, ich bin kein so schwaches Geschöpf, dass ich so jemanden zum Mann haben muss. Aber was für eine Rolle spielt das jetzt noch? Danton steht vor Ihnen. George. Er hält seinen Hut in der Hand und den Mantel mit dem Schulterkragen über dem Arm. Soll ich mitkommen? Guter Gott, nein. Warte hier auf mich. Was hat er vor? Wir müssen davon ausgehen, wir müssen hoffen, dass es de Fermont ist, der den Brief hat. Und wenn ja, dann wird Georges ihn niederwalzen. Ja. Ich dachte immer, er wäre kein sehr komplizierter Mensch. Aber er ist es doch, sehr kompliziert in sich, sehr vielschichtig. Das einzig Einfache an ihm sind seine Bedürfnisse, Macht, Geld, Land. Frauen. Frauen. Er hat vergessen, was er einmal erreichen wollte. Die Mittel sind zum Zweck geworden. Er merkt es nicht, aber er ist durch und durch korrupt. Danton kommt heim. Er lässt sich vor dem Kamin auf ein Knie nieder und zieht ein paar Papiere aus seiner Tasche. Löff, du hattest recht. Es war fast enttäuschend. Nach deiner Szene von vorhin werde ich wahrscheinlich sogar das jüngste Gericht als Enttäuschung empfinden. Der Zeitpunkt war haargenau richtig. Der Brief lag bei de Fermont. In meiner Handschrift war nichts dabei und die Quittungen auch nicht. Nur das hier. Nur ein Wust von Anschuldigungen von de Molleville. Alles zu furchtbarer Dramatik aufgebauscht. Andeutungen, Behauptungen, aber nicht ein einziger Beweis. Camille sieht zu, wie die Flammen die Seiten auffressen. Aber lesen darf ich es nicht. Was hat de Molleville ihm noch vorgeworfen? Beim jetzigen Präsidenten Vergniaud hättest du kein so leichtes Spiel gehabt. Das ist dir doch klar, oder? Und diese Dokumente, vielleicht existieren sie ja doch irgendwo. Vielleicht sind sie noch hier in Paris. Ja, und wenn schon. Dagegen kann ich momentan nichts machen. Aber eins sage ich euch. Als de Molleville diesen armseligen Drohbrief unterschrieben hat, hat er damit Louis' Todesurteil unterschrieben. Jetzt rühre ich keinen Finger mehr für Capet. Gabriel senkt den Kopf. Tja, du hast verloren, Gabriel. Ruh dich aus, du musst liegen. Camille und ich trinken noch eine Flasche. Dieser Tag heute hat mich viel Kraft und Zeit gekostet. So sicher wie früher werde ich meiner selbst nie wieder sein können. Es war der Anfang vom Ende, er wusste es.